Heute besprechen wir mal das Thema Leben und Lebensumwelt und das in einem besonderen Kontext, und zwar dem Wohnen, und zwar dem mobilen oder dem Wohnen an einem variablen Umfeld, nämlich auf dem Boot. Und dazu würde ich heute mal befragen, wie das Leben auf dem Boot abläuft. Ja, das Leben auf dem Boot, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Ich befinde mich da ja auch noch ein bisschen im Experiment, aber dennoch, mittlerweile würde ich sagen, wohne ich schon so lange auf dem Boot, dass ich mich als echten Bootsbürger bezeichnen würde. Ja, und da hast du ja sicherlich mit einigen auch zu kämpfen oder vielleicht auch nicht. Also ich stelle mir das halt vor, man hat, selbst wenn man eine große Luxusjacht hat, natürlich ein anderes Interieur als zu Hause im Haus. Ist der Komfort eingeschränkt? Auf wie viel Quadratmeter lebst du da überhaupt? Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also auf einer riesengroßen Yacht mit allerlei Personal an Bord hätte man möglicherweise sogar mehr Komfort als zu Hause. Ich habe leider keine mega super Yacht, sondern ich habe eine relativ kleine Segeljacht. Wer da mal Lust hat, der kann das mal googeln. Ich habe eine Leisure 17 und die ist 5,18 Meter lang, 2,13 Meter breit und bietet Platz für eigentlich 4 Personen. Es ist mal als eine Familienjacht in den 70er Jahren gebaut worden. Man hat damals gesagt, 4 Personen können drauf leben, wohnen und Urlaub machen. Und ja, ich wohne da jetzt alleine drauf. Was den Komfort anbetrifft, ist es nun so natürlich klar, auf 2,13 Meter mal 5,18 Meter ist alleine der Platz schon im Verhältnis zur Wohnung sehr eingeschränkt. Allerdings, was die Ausstattung anbetrifft, muss ich sagen, da stehe ich gar nicht so ganz schlecht da. Ja, also ich stelle mir das so vor, dass man das Gleiche, was ich hier zu Hause, also ich lebe auch relativ minimalistisch, das, was ich brauche, das will ich auch nicht missen, und das sind so Grundgegenstände. Also ich brauche auf jeden Fall einen Schreibtisch, eine Schlafgelegenheit, vielleicht dann auch nochmal ein Sofa, einen Esstisch und natürlich eine Küchenoberfläche mit Geräten. Und natürlich nicht zu vergessen auch ein Badezimmer. Hast du das alles da? Ja, das habe ich tatsächlich alles da. Ohne würde es, glaube ich, auch gar nicht gehen. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass ich zum Beispiel auf meinem Boot viele Sachen kombiniere. Also du hast gerade gesagt, Schreibtisch, Esstisch, hat ja beides mit Tisch zu tun. Ich habe tatsächlich nur einen Tisch an Bord meines Schiffchens, aber dennoch, den kann man für beides ganz gut benutzen. Ich habe, du hast auch noch gesagt, Schlafgelegenheit und Sofa. Ich habe eine Liegemöglichkeit, die man auch mit ein paar Kissen sehr gut zum Sofa umfunktionieren kann. Ich habe natürlich auch eine Fläche, auf der ich Essen zubereite, koche, brate, was man alles so macht. Und tatsächlich ein Badezimmer habe ich zwar nicht so ganz, aber ich habe durchaus eine Bordtoilette. Und bei gutem Wetter könnte man sogar noch die Solardusche auspacken. Ich muss aber sagen, was die Badezimmermöglichkeit anbetrifft, da schummle ich etwas und ich benutze die Sanitäranlagen im Hafengebäude. Ja, und was ich als erstes denke, warum ja auch die modernen Gebäude mitunter als Grund entworfen wurden, ist ja einerseits die Sicherheit, aber andererseits auch einfach die Abwendung von Kälte. Wie heizt man auf einem Boot? Ist das nicht irgendwie teuer? Ich stelle mir jetzt vor, dass man sich da eine Dieselheizung hinstellt. Mit einem Ofen wird es wahrscheinlich schwierig, wenn so ein Boot aus Holz ist oder was man da nimmt. Also, was machst du da? Und frierst du da nicht mal im Winter? Ja, also tatsächlich, also mein Boot ist aus Glasfaser und aufgrund der Größe einfach auch nicht so dick isoliert, wie man vielleicht ein größeres Boot isolieren könnte. Und daher ist es tatsächlich so, dass mit dem Heizen an Bord meines Schiffchens, das wird schon etwas schwierig. Ich habe die Möglichkeit, mit so einem Elektroheizofen mir da so ein paar Grad wärmer drin zu machen. Allerdings muss ich da auch wieder zugeben, da schummle ich auch etwas. Und auf meinem Boot wohne ich aktuell auch nur im Sommer. Und da brauche ich eigentlich nie eine Heizung. Also im Schlafsack, da ist es eigentlich nachts immer warm, auch wenn es mal 10 Grad sind, das ist kein Problem in der Nacht. Tagsüber ist es ja im Sommer sowieso kein Problem, beziehungsweise im Sommerhalbjahr. Und wenn es mal den einen oder anderen wirklich nasskalten Tag gibt, dann kann ich mir mit einer elektrischen Heizung ganz gut weiterhelfen. Im Winter dauerhaft gibt es natürlich auch Leute, die da auf dem Boot wohnen. Die haben dann ganz genau, wie du sagst, meistens eine Dieselheizung. Das sind dann so Standheizungen, wie man sie vom LKW kennt. Ah, okay, also an dem Punkt kann ich mir vorstellen, werden wahrscheinlich auch nicht die Riesenkosten entstehen, jetzt auch gerade nicht für dich, weil du ja auch noch anscheinend nicht das gesamte Jahr immer auf dem Boot wohnst, aber schon ein beträchtlicher Teil, du lebst und arbeitest vom Boot und bist auch vernetzt, wie ich gehört habe. Ja, das ist richtig, klar, also ohne vernetzt sein geht ja gar nichts mehr. Also da es bei mir tatsächlich so ist, dass ich das Boot ja nicht nur zu Freizeitzwecken nutze, also da mal abends hinfahre, wenn ich ein bisschen Zeit habe, sondern tatsächlich auch auf dem Boot das ganze Sommerhalbjahr wohne, bin ich natürlich auch darauf angewiesen, meine Alltagsgeschäfte, das heißt irgendwie mal einen Brief zu einer Versicherung schicken oder an eine Behörde oder sonst irgendwelchen Papierkram erledigen. Das muss ich natürlich alles in meiner Freizeit vom Boot aus machen. Insofern ist Vernetzung, wie ja auch sonst überall heutzutage, sehr, sehr wichtig. Natürlich habe ich an Bord Internet. Das habe ich entweder im Hafen durch WLAN oder wenn ich eben nicht in Hafennähe bin, durch ISM-Verbindung. Okay, also du kannst dich schon mit ein einschlägiges modernes Bedürfnis damit bedienen, dass du einfach Internet hast. Aber hast du auch so die ganz klassischen Momente bedient, wie eine Adresse, dass man dir mal einen Brief schreiben kann? Oder was passiert dann? Also Adresse ist natürlich so, man braucht ja eine Meldeadresse, die habe ich auch. Und da muss man auch hin und wieder mal hingehen und gucken, ob da wirklich wichtige Post gekommen ist. Ansonsten kann man das eben darüber regeln, dass man sich die Post direkt in den Hafen schicken lässt. Das ist, wenn man irgendwie mal was bei Amazon bestellt oder so, überhaupt gar kein Problem. Oder an die Packstation, aber klar, mit der Meldeadresse. Da muss man natürlich gucken, dass man irgendwo einen Briefkasten hat, wo man sich auch angemeldet hat und auch regelmäßig die Post überprüft. Angenommen, es kommt irgendwie eine Ladung, was weiß ich, wenn man als Zeuge irgendwie geladen ist oder so, dann muss man das natürlich auch erhalten und muss erhalten können und muss da natürlich auch hingehen, sonst könnte es ja richtig teuer werden. Okay, also ich kann mir schon mal in Grundzügen vorstellen, wie da so ein Alltag abläuft. Stehst morgens auf, hast eine Dusche, kannst dir auch sogar was kochen. Wie ist denn das ja, zum Beispiel so? Wie ist denn mal so ein typischer, so eine Abendgestaltung? Du hast irgendwie ein Treffen, möchtest was trinken und so weiter, dann bist du im Boot nachmittags, bereitest dich vor, arbeitest noch ein bisschen was. Und dann gehst du raus und schließt das Boot ab und bist dann weg. Oder wie macht man das? Ist das eigentlich ein sicherer Einschluss? Ist das ein sicheres Wohnen? Oder wird man da auch mal... Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, wenn man ein Boot vergleicht mit einer Wohnung, dann ist es meistens so, dass man in ein Boot, wenn man es denn darauf anlegt, eigentlich einfacher reinkommt als eine normal gesicherte Wohnungstür. Also bei einer normal gesicherten Wohnungstür, da muss man sich ja entweder schon ein bisschen mit den Schlössern auskennen oder wenn es ein gutes Schloss ist, sich sehr gut damit auskennen, beziehungsweise dazu bereit sein, auch massive Gewalt anzuwenden, um gegebenenfalls eine Tür oder ein Fenster zu öffnen. Bei einem Boot ist es so, dass man eigentlich schon mit Werkzeugen wie einem Brecheisen eigentlich fast in jedes Boot reinkommt. Es ist aber so, und das scheint wohl auch seine Berechtigung zu haben, denn die Versicherungen, die verlangen auch gar nichts anderes, dass es auf dem Boot mit der Kriminalität und gerade was die Kriminalität bezüglich ja Sachen, die in dem Boot drin liegen, also was weiß ich da irgendwie, wenn man da mal ein Handy drin liegen hat oder irgendwie anderen Elektrokram, gar nicht so schlimm ist wie vielleicht in Wohnungen. Was auf dem Wasser zu beachten ist, es gibt eine rege Kriminalität von Leuten, die Außenbordmotoren klauen. Ein Außenborder kann man ja relativ, wenn er nicht gesichert ist, deswegen ist mein Außenborder natürlich gegen Diebstahl gesichert, kann man relativ einfach abmachen und eben eigentlich auch in jeden Kofferraum mitnehmen und irgendwo verkaufen. Das ist relativ einfach, da braucht man keinen Lastwagen, das macht auch nicht zwingend Lärm. Allerdings, was den Einbruch in Boote anbetrifft, habe ich bisher sehr wenig mitgekriegt, dass da mal irgendwie was passiert ist. Und die normalen Bootstüren scheinen da den Versicherungen auszureichen. Ja, und ich nehme auch an, du überlegst dir dann auch schon so ein bisschen zumindest, wo du dich hinstellst. Also hier in einem deutschen Hafen, da hast du ja auch noch andere Menschen, die dort auch mit ihren Schiffen anlegen. Da bist du ja, kann ich mir zumindest vorstellen, schon relativ gut geschützt, auch einfach durch die Präsenz von anderen Menschen. Es gibt ja auch eine Seefahrtspolizei und es gibt auch eine Hafenpolizei. Also im Prinzip ist ja alles da, was einen da absichert. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal in Norwegen bist, an irgendeinem großen, stillen See oder so, da wird dir wahrscheinlich auch erstmal nichts passieren, weil da einfach dann sonst überhaupt niemand ist. Also das stelle ich mir so gesehen dann auch schon relativ sicher vor. Ansonsten muss man eben gucken, dass man vielleicht auch nochmal irgendwas versteckt oder so. Das ist in der Tat so. Also in den Häfen ist es so, dass meistens auch der Zugang zu den Marinas, also zu den Bootsstegen, beschränkt ist. Das heißt, da kommt man nur mit einem Schlüssel rein oder wenn man sich beim Hafenmeister anmeldet oder irgendeinen Zugangscode weiß. Das heißt, da kann schon mal nicht jeder vorbei. beziehungsweise er muss irgendwo rüberkrabbeln, wird dann möglicherweise aufgenommen mit einer Kamera oder so. Das heißt, da gibt es schon mal eine Beschränkung. Oder es müssen eben Leute sein, wenn die irgendwelche kriminellen Sachen vorhaben, die auf dem Wasserweg kommen. Das heißt, die brauchen ein Boot. Die müssen wissen, wie man mit einem Boot umgeht. Das ist schon mal, schränkt schon mal den Personenkreis erheblich ein. Und so ein Boot, das kann man auch nicht so schnell verschwinden lassen. Also wenn man irgendwo mit einem Boot ankommt, dann muss man das entweder schnell aus dem Wasser holen können. Dafür braucht man dann wieder ein Auto und einen Anhänger. Oder man muss weit wegfahren. Und ein Boot, das kommt ja nicht so weit wie ein Auto. Also ein Boot kann ja nicht einfach mal losfahren und 10 Stunden später 1000 Kilometer weiter. Das heißt also, wenn irgendwo was ist und da hat einer ein rotes Boot gesehen, dann ist eigentlich der Umkreis, in welchen Häfen oder auf welchen Wasserstraßen sich dieses rote Boot befinden kann, relativ eingeschränkt. Was die Polizei anbetrifft, natürlich, es gibt die Wasserschutzpolizei. Allerdings muss man sagen, die sieht man auf dem Wasser relativ selten, ist aber auch gar nicht wirklich nötig. Die Kriminalität, was jetzt auch so die Sicherheit anbetrifft, also auch was jetzt irgendwie Raubüberfälle oder sowas anbetrifft, ist auf dem Wasser, zumindest hier in westeuropäischen Gewässern, sehr, sehr gering. Also in Häfen, wie du schon sagst, gerade wo andere Boote sind, braucht man da nichts befürchten. Wo man ein bisschen aufpassen sollte, ist eher auf Binnenwasserstraßen, auf Kanälen zum Beispiel, wenn man sich da irgendwo an einem Kanal, irgendwo im Dunkeln nachts festmacht und dann da auf dem Boot draußen schläft, muss man schon mal eher rechnen, dass da irgendwelche Leute vorbeikommen, die vielleicht jetzt ein bisschen angetrunken sind, nicht so genau wissen, aha, was ist denn eigentlich ein Boot, aha, was ist denn eigentlich ein Mensch, der da drauf schläft und möglicherweise da irgendwie Unfug treiben oder dass irgendein Hund aufs Boot hüpft. Insofern kann man eigentlich sagen, alleine nachts auf dem Kanal irgendwo könnte problematisch werden, aber ansonsten ist das eigentlich sehr sicher. Ah ja, okay. Und man will natürlich auch ein bisschen die Vorteile mitnehmen, neben der Miete, die man vielleicht spart. Also wenn du jetzt mal so idealtypisch abends eine Party feiern willst und bekommst Besuch und ihr macht laut Musik, dann kann es ja mal sein, dass die Polizei kommt wegen Ruhestörung. Kann man da nicht einfach die 3 Kilometer in den zollbefreiten Bereich reinfahren und dort machen, was man will? Oder wie ist das geregelt? Ohne jetzt das Fass des Rechts zu weit aufzumachen. Also ohne das Fass des Rechts aufzumachen, würde ich mal sagen, hat man auf dem Wasser einfach den Vorteil, dass man unabhängig von davon, welches Recht nun gerade gilt, sich einfach zusehen sollte, wenn man Lärm machen möchte, dass man irgendwo hinfährt, wo man keinen anderen stört. Und das ist auf dem Wasser eigentlich sehr einfach. Das heißt, da gäbe es dann auf dem Wasser höchstens die Beschränkung, dass es vielleicht irgendwo ein Natur- oder Vogelschutzgebiet gibt. Da sollte man natürlich mit den Geräuschen etwas aufpassen, um dort nicht die Natur zu beeinträchtigen. Aber ansonsten, unabhängig würde ich sagen, ob man sich dort auf Seeschifffahrtsstraßen, Binnenwasserstraßen oder außerhalb der 12-Meilen-Zone befindet, würde ich einfach mal sagen, Hauptsache man stört keinen anderen. Aber da ich ja eigentlich ganz friedfertiger, leiser Mensch bin, der auch gar nicht so auf ganz, ganz laute Musik angewiesen ist, habe ich damit sowieso keine Probleme. Okay, gut, aber das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem schönen Vorteil, der ja auch einiges an Chancen auch für die Gesellschaft bieten könnte, auch siehe Dienstleistungen und den Möglichkeiten, wie man das dann relativ rechtsfrei alle möglichen Dinge auch verwirklichen kann. Es ist ja auch heute einfach ein Trend, flexibel, mobil und überall sein zu können. Ist das für dich auch attraktiv, einfach diese Bewegungsfähigkeit zu haben und welche Vorteile hättest du davon? Also ganz klar, wenn ich mir aktuell mein Leben angucke, angenommen, man würde jetzt sagen, Mensch, hier, ab morgen machst du deinen Job einfach woanders. Dann würde ich mir einfach angucken, gut, gibt es da irgendwo in der Nähe eine Wasserstraße, kann ich da irgendwo mein Schiffchen hinlegen und dann bleibt eigentlich mein Leben relativ beim Alten, zumindest meine Wohnmöglichkeit, mein Schiff ändert sich nicht, das muss ich dann nur von A nach B fahren und ansonsten bleibt erstmal alles beim Alten. Insofern wäre das natürlich ein Vorteil, ich bräuchte keine andere Wohnung anmieten, bräuchte mich nicht irgendwie mit der Renovierung meiner Wohnung rumschlagen, auf meine Kaution warten, die der Vermieter möglicherweise schon irgendwie an der Börse verloren hat oder mich um irgendeine Nachzahlung für Gas oder Strom kümmern. Das sind alles Probleme, die ich da natürlich nicht hätte und das macht das schon ganz angenehm, das ist richtig. Ja, und an gewissen Stellen könnte man ja vielleicht davon sprechen, dass die Zukunft des Wohnens ohnehin flexibler ist. Also das Wohnen an sich bleibt ja in dem Moment, in dem man zumindest schläft oder agiert, eine gewisse Zeit mit Sicherheit zumindest nochmal relativ lokal, weil die meisten Dinge tut man eben in einem Stillstand oder in einem Stillstand der Umgebung. Siehst du da Tendenzen, dass sich da so ein bisschen noch was verstetigt dahingehend, dass auch andere Wohnformen noch mobiler werden oder dass es einen Zustrom gibt zu dem mobilen Wohnen, siehe auch Trailer oder einfach das Wohnen aus dem Zelt, Wohnwagen oder sogar einfach dem klassischen archaischen Leben im Wald? Also ich denke mal, dass das Leben auf dem Wasser für die moderne Gesellschaft letztendlich nur den Vorteil hat, dass man die Wohnmöglichkeit von einem Hafen in den anderen fahren kann, wenn man da zufällig seine Arbeitsumgebung hat oder sein familiäres oder sonstiges soziales Umfeld. Die Wasserstraßen haben natürlich den Nachteil, dass sie wirklich nicht die schnellsten Verkehrswege sind. Das heißt, ein Boot wäre sicherlich nicht die geeignete Wohnform, um beispielsweise für einen, der beruflich viel unterwegs ist und viel reisen muss, ihm dort eine einfache Möglichkeit zu bieten, seinen Wohnraum immer mitzunehmen. Da wäre, glaube ich, ein einfaches Wohnmobil doch dann simpler und einfacher. Ein ähnlicher Trend, dass man einfach sagt, Mensch, ich nehme meinen Wohnort mal mit, allerdings nicht täglich, sondern dann doch schon zumindest für ein paar Monate, ist ja beispielsweise in den Vereinigten Staaten zu beobachten. Dort gibt es ja die sogenannten Mobile Homes, also wirklich sehr, sehr große Wohnwagen, die auch nicht darauf ausgelegt sind, jeden Tag hinter einem Auto hergezogen zu werden, sondern eben nur darauf ausgelegt sind, mal mit einem Lastwagen von A nach B gefahren zu werden, zwecks eines Umzuges. Okay. Also da zeichnet sich schon ab, wohin das Ganze so ein bisschen vielleicht geht. Also es gibt ja auch Kulturen, die das Ganze vertiefend nutzen. Also nehmen wir mal die ganzen Fischerregionen auf der Welt. Also zum Beispiel in Asien, wo eben gefischt wird den ganzen Tag über. Man sitzt oder die Familien sind teilweise komplett mit Großeltern und Enkelkindern und allem auf See und fischen. Und abends wird im Hafen oder am Strand angelegt. Und dann wird gekocht und dann wird gefeiert und am nächsten Tag geht das Ganze weiter auf großen Hausbooten. Diese Trends werden wir hier wohl nicht kriegen, aber auch hier gibt es ja diese Binnenschiffe, die ja samt ihrem eigenen Campingwagen und ihrem Privatwagen auf dem Binnenschiff unterwegs sind und wirklich dort leben, also von diesem Schiff herunter leben. Und da ist dann natürlich ganz gut die Verbindung gegeben von Arbeit und Freizeit eben auf dem Boot, lokal vor Ort selbst. Da hat man quasi seine Nachbarschaft und seine Umgebung ja dann doch irgendwie immer dabei. Absolut richtig. Ich denke mal, das ist wirklich da auch ein klarer Unterschied, beispielsweise zum Lastwagen. Die haben ja nur so eine kleine Schlafkabine dabei, weil einfach auf einem Lastwagen gar nicht die Möglichkeit, also die räumliche Möglichkeit gar nicht gegeben ist, dass da jeder Lastwagenfahrer seine Wohnung und womöglich auch noch seine Familie mit durch die Gegend kutschiert. Dafür sind die Lastwagen einfach zu klein. Ein Schiff bietet da natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und insofern ist das natürlich da sicherlich eine Ausnahme, aber durchaus eine sehr interessante. Ja, was andere Wohnformen wie zum Beispiel Leben im Wald anbetrifft, also ich denke mal, der Vorteil ist sicherlich, dass unsere Gesellschaft toleranter geworden ist und insofern dort nicht von vornherein einer solchen Sache im Weg steht. Allerdings muss man natürlich auch wieder bedenken, wenn man die Erwerbsarbeit in einem klassischen Angestelltenverhältnis leistet und natürlich morgens regelmäßig aufstehen muss, frisch gewaschene Klamotten morgens anhaben sollte und sich selber gewaschen haben sollte und möglicherweise noch genug gegessen zu haben, dass man auch den ganzen Tag im Job gut durchhält, dann wird das mit dem Leben im Wald natürlich schon schwierig. Und insofern wäre die Frage, entwickelt sich die Gesellschaft dahingehend, dass es künftig mehr Menschen gibt, die vielleicht nicht mehr in dieser Form von Erwerbstätigkeit tätig sind und entsprechend solche Wohnformen auch eher annehmen können? Oder bleibt das dann doch eher Utopie? Das Leben im Wald oder auch das Leben auf dem Schiff, bei dem sich die Umgebung ständig ändert, das ist wahrscheinlich für den heutigen Menschen nur dann zu ertragen, wenn er dabei auch online ist, was ja teils ein Widerspruch ist. Aber wenn das auf dem Schiff schon mal gegeben ist, dann hast du da ja schon meist einen gewissen Lebensstandard, also wenn du rund um die Uhr selbst auf Hochsee da online bist. Oder wie sieht das bei dir aus? Ja, also auf hoher See ist es dann natürlich nochmal ein bisschen teurer mit dem Internet oder ein bisschen langsamer, je nachdem. Aber allgemein finde ich, also auch manchmal am Land, das Internet ist ja schon manchmal ganz schön langsam und das schränkt natürlich die Netzwerktauglichkeit eines Menschen schon sehr ein, finde ich irgendwie. aber ich habe da neulich so eine Theorie gehört. Könnte ich mir sogar fast schon vorstellen, dass das stimmt, obwohl es ein bisschen verschwörungstheoretisch ist. Und zwar, das ist ja so, dass England verhältnismäßig strenge Regeln zur Pornografie im Internet hat und versucht, so ein bisschen die Pornografie einzuschränken. Dann könnte man eigentlich sagen, naja gut, was interessiert die Engländer die Pornografie? Soll auch jeder da auf seinen Rechner ziehen, was er will. Aber die Erklärung dafür, warum die das machen, ist nicht, weil sie irgendwie sagen, ach Mensch, das ist moralisch verkehrt oder da, wenn man sich das zu lange anguckt, dann wird man irgendwie gaga, sondern die Erklärung, und das ist wiederum eine technische, ist ganz interessant, die Engländer, heißt es ja immer, die speichern das ganze Internet. Also regelmäßig speichern die einfach alles, was man abrufen kann, damit man das praktisch jederzeit nachverfolgen kann, wer hat wann, wo, wie was hochgeladen. Und da ja ein ganz, ganz großer Anteil, sagen die Engländer zumindest, 90% von dem Datenverkehr, der da so im Internet unterwegs ist, ist ja alles auf Pornografie zurückzuführen ist, versuchen sie einfach mit ihren Gesetzen gegen Pornografie zu verhindern, dass es so viel Datenverkehr gibt. Ganz interessant. Ja, das ist ja, da ist man dann vollends in der Globalisierung angekommen, wenn man jetzt seinen Datenverkehr auf dem Schiff in Norwegen eingeschränkt ist, weil in England Pornografie geguckt wird. Ich habe da eine andere Theorie gehört. Und zwar habe ich gehört, dass Katzen das Internet verstopfen. Also weil Katzen? Diese, ja, weil niedliche Katzen, Bilder, Fotos, Videos und was weiß ich was alles, was an Katzenmedien eben vorhanden ist, in so großer Zahl eben verwandt, verschickt werden und bei YouTube hochgeladen und wieder runtergeladen werden, dass Katzen eben schlussendlich das Internet verstopfen. Und das ist wohl ein echtes Problem. Also ich kann dir nicht die genauen Zahlen sagen, aber dass Katzen eben wirklich das Internet verstopfen, das ist ein großes Problem und das sind viele Prozente, also ich glaube bis zu 40% wurden schon genannt, des gesamten Traffics sind eben Katzenfotos. Ich bin jetzt mit der Behauptung mal vorsichtig, wie viel Prozent das genau sind, aber es ist ein beträchtliches Problem, wo man mal gucken muss, wie man das dann regelt. Vielleicht, dass man Muster erkennt, die dann den Bildern dieser Katzen vielleicht irgendwie so immer wieder die gleichen Muster zuordnen, um Traffic zu sparen oder wie man das sonst lösen will. Das ist, oder dass man eine Katzensteuer erhebt fürs Internet, muss man mal sehen, aber das ist ja eben, schade, dass das keine Mäuse im Internet sind, ne? Ja, das wäre dann sicherlich wenigstens noch ein bisschen weniger Traffic vielleicht, ja. Beziehungsweise da würden dann die Katzen helfen. Das wäre ganz gut, ja. Da könnte man mal überlegen, ob man da mit dem Traffic vielleicht irgendwie wieder runterkriegt. Na gut, da würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Ich wünsche dir noch einen schönen Online-Tag auf See. Ja. Und bis dann. Und dir nicht zu viele Katzen in deiner Leitung heute. Danke. Tschüss. Tschüss.